Zwölftes Kapitel. Ihre plötzliche, unerwartete Ankunft, sagte mein Onkel zum Dr. Slope. Alle drei setzten sich beim Kaminfeuer nieder. Erinnert mich augenblicklich an den großen Stevinus, der, wie ich Ihnen sagen muss, mein Leibautor ist. So, unterbrach ihn mein Vater, so will ich 40 Dukaten gegen einen Gulden setzen, dass dieser Herr Stevinus ein Ingenieur ist. Das ist er, versetzte mein Onkel Toby. Dachte ich's nicht, sagte mein Vater, ob ich gleich und sollte mich's das Leben kosten, nicht einsehen kann, was zwischen dem Herrn Dr. Slope unerwarteter Ankunft und einer Abhandlung von der Fortifikation für einen Zusammenhang sein kann. Doch hab ich's gefürchtet. Nein, Bruder Toby, fuhr mein Vater fort. Nein, wahrhaftig, so voll möchte ich doch meinen Kopf nicht von Kurtinen und Hornwerken haben. Das glaub ich wohl, dass Sie das nicht möchten, sagte Dr. Slope. Herr Doktor, sagte mein Onkel Toby darauf, die Kurtinen, wovon mein Bruder Shandy spricht, sind nichts weniger als Bettgardinen, sondern Kurtine hat nichts mit Gardine zu tun. Es ist das Wort, welches wir in der Fortifikation gebrauchen, den Teil des Walles damit zu benennen, der zwischen zwei Bastionen liegt und solche zusammenhängt. Die Belagerer wagen es selten, ihre Attacke gerade auf die Kurtinen zu richten, aus der Ursache, weil sie so gut flankiert sind. Ebenso ist's mit den Gardinen, sagte Dr. Slope lachend. Worin steckt denn der Unterschied? Fragte mein Vater ein wenig beißend. Bei der Mutter, die uns gebar, Bruder Toby, du könntest einem Heiligen einen Fluch ablocken. Dein Kopf ist so voll von diesen verdammten Befestigungen, dass du meine Frau in Nöten kreisen, sie schreien hörst und doch willst du mir den Operateur fortschleppen. Akkuscheur höre ich lieber, wenn's Ihnen so gefällt, sagte Dr. Slope. Nun denn, Akkuscheur in Gottes Namen, aber ich wünsche die ganze Kriegsbaukunst mit allen ihren Erfindern zum Teufel. Mein Onkel Toby, der Beleidigungen geduldig ertragen konnte, nicht weil es ihm an Herzhaftigkeit fehlte, ich habe Ihnen im 5. Kapitel dieses 2. Bandes gesagt, dass er ein Mann war, der Mut hatte, und will hier hinzusetzen, dass, wenn sich eine gerechte Gelegenheit darböte, ich keinen Mann wüsste, unter dessen Arm ich lieber Schutz suchen möchte. Auch kam das nicht von irgendeiner Fühllosigkeit oder Stumpfheit seines Verstandes her, sondern er war von friedfertiger, sanftmütiger Natur. Mein Vater war in dem Punkt viel anders beschaffen, wie der Leser schon längst bemerkt haben muss. Die Charaktere der beiden Brüder aus diesem Gesichtspunkt heraus betrachtet, warfen Licht aufeinander. Ich brauche dem Leser nicht zu sagen, wenn er sich ein Steckenpferd hält, dass eines Mannes Steckenpferd ein so empfindlicher Fleck ist, als er nur einen an sich hat, und dass diese unverschuldeten Hiebe, die man dem Seinigen gab, meinen Onkel nicht unempfindlich ließen. Nein, wie ich oben sagte, mein Onkel Toby fühlte sie wirklich sehr schmerzhaft dazu. Nun, mein Herr, was sagte er? Wie betrug er sich? Oh, mein Herr, groß! Denn sobald mein Vater sein Steckenpferd genug gepeitscht hatte, wendete er ohne die geringste Hitze sein Gesicht und sah meinem Vater in die Augen mit einer Miene, in der sich so viel Gutherzigkeit, so viel Sanftmut, brüderliche Liebe, so unaussprechliche Zärtlichkeit gegen ihn zeigte, dass es meinem Vater durchs Herz ging. Er stand hastig von seinem Stuhle auf, ergriff meines Onkels beide Hände, als er sprach, und »Bruder Toby«, sagte er, »ich bitte um Verzeihung.« »Mein liebster, teuerster Bruder«, antwortete mein Onkel Toby und richtete sich mit meines Vaters Hilfe vom Stuhle auf. »Sprich nicht mehr davon. Ich kann es gerne leiden und wäre es 10-mal mehr, Bruder. Aber es ist ungroßmütig zu beleidigen, einen Bruder. Noch ärger aber, einen Bruder zu beleidigen, der so gütig ist, der so wenig reizt, niemals ahndet es. Nein, es ist schändlich, wahrhaftig, nein, es ist niederträchtig. Bruder Schendi, antwortete mein Onkel Tobi und sah ihn mit vieler Bedeutung ins Angesicht, hier irrst du dich, denn du vermehrst mein Vergnügen dadurch, dass du in deinem Alter die schändische Familie mit Kindern vermehrst. Dadurch, mein Herr, sagte Dr. Slop, vermehrt Herr Schendi sein eigenes Vergnügen. Nicht um ein Jota, sagte mein Vater.